größten Not, ja gar bis in den Tod, mit seiner Gnade bei den Seinen. Du darfst nicht meinen, dass dieser Gott im Schoße sitze, der täglich wie der reiche Mann in Lust und Freuden leben kann, der sich mit stetem Glücke speist. Bei lauter guten Tagen muss oft zuletzt, nachdem er sich an eitler Lust ergötzt, der Tod in Tämpfen sagen. Folgezeit verändert viel, hat Petrus gleich die ganze Nacht mit leerer Arbeit zugebracht und nichts gefangen. Auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen. Drum traue nur in Armut, Kreuz und auf deines Jesu Güte mit gläubigem Gemüte. Nach Regen geht der Sonnenschein und setzet jeglichem sein Ziel.